rot die Neonschrift. Hotel Tropicana. Ich trug mich als Diego Silva ins Gästebuch ein. Ja, bitte sehr. Was kann ich für Sie tun? Ich bin mit Dr. Bernstein verabredet. Können Sie mir seine Zimmernummer bitte geben? Dr. Bernstein? Moment bitte. Zimmernummer 9. Dr. Bernstein ist ausgegangen und wird nicht vor Sonnenuntergang zurückerwartet. Danke. Nichts zu danken, gern geschehen. Felix zog seine Schuhe aus und legte sich auf das knarrende Bett. Allmählich schlief er ein. Ruhig, eingewiegt von der ungewohnten Sanftheit, mit der die Tropen ihre Besucher empfangen, bevor sie ihnen die Krallen ihrer regungslosen Verzweiflung zeigen. Schweißgebadet stand er auf und torkelte ins Bad, duschte sich eiskalt und zog sich rasch an. Ja, bitte sehr. Was kann ich für Sie tun? Ich hatte mich heute Mittag nach Dr. Bernstein erkundigt. Dr. Bernstein? Oh ja, Dr. Bernstein ist zurück und müsste auf seinem Zimmer sein, Nummer 9. Danke. Nichts zu danken, gern geschehen. Felix holte das in Zeitungspapier eingewickelte Päckchen aus der Reisetasche und ging über den Korridor zum Zimmer Nummer 9.